Glaubt es kaum, hatte ich einen schönen Traum. Und ich hab so gelacht, so viel Dummheit gemacht, denn mein Traumorchester ist erwacht. Jedes kleinste Instrument seine beste Seite kennt. Darum wird musiziert, wunderbar dirigiert. Alles ist dabei, wie ich mich freu. Und mit Ching, Bum, und mit Ra, Ra, fängt von S an dem Du. Und die ganzen Leute hören alle zu, die Harmonika ertönt, die Posaune, ach, die stöhnt. Darauf spielt das Piano, Piano, die weiß, und die Klarinette zart und leis. Lässt sich gibt's einen Krach, worauf bin ich erwacht, und du großer schöner Traum ist aus.